Elisa aber sprach, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, morgen um diese Zeit wird ein Sifaimil im Tore von Samaria einen Sekel gelten und zwei Sijöst auch einen Sekel. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Manne Gottes also, und wenn Jahwe Fenster am Himmel anbrächte, wie könnte solches geschehen? Er erwiderte, du sollst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon genießen. Nun waren vier Männer als Aussätzige vor dem Tore, die sprachen zueinander, wozu sollen wir hier bleiben, bis wir tot sind? Wenn wir uns vornehmen wollten, in die Stadt hineinzugehen, trotzdem dass in der Stadt Hungersnot herrscht, so müssten wir dort sterben, bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns denn jetzt ins Lager der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns am Leben, so bleiben wir leben, töten Sie uns aber, nun so sterben wir. Also machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um sich ins Lager der Aramäer zu begeben. Als sie nun an das vordere Ende des aramäischen Lagers kamen, war dort kein Mensch zu erblicken. Denn der Herr hatte gemacht, dass man im Lager der Aramäer den Lärm von Rossen und den Lärm von Wagen, kurz den Lärm einer großen Heeresmacht vernahm, so dass sie untereinander sprachen, sicherlich hat der König von Israel die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten wieder uns gedungen, dass sie uns überfallen sollen. So brachen sie denn auf und flohen in der Dämmerung, ihre Zelte aber und ihre Rosse und Esel, das Lager, wie es ging und stand, ließen sie im Stich und flohen, um nur ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an das vordere Ende des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt hinein, aßen und tranken, schafften dann Silber, Gold und Kleider heraus und gingen hin, die Beute zu vergraben. Dann kamen sie wieder, gingen in ein anderes Zelt, schafften Beute heraus und vergruben sie. Darauf aber sprachen sie untereinander, wir tun Unrecht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir aber schweigen und bis zum lichten Morgen warten, so trifft uns Verschuldung. Lasst uns daher jetzt hineingehen und es im Palaste des Königs melden. Als sie nun hinkamen, riefen sie den Wächtern am Stadttor und meldeten ihnen, wir begaben uns ins Lager der Aramäer. Aber da war niemand, uns kein Mensch ließ sich hören, sondern wir fanden nur die Rosse und Esel angebunden, und ihre Zelte, wie sie lagen und standen. Da riefen die Torwächter die Befehlshaber über die Stadt, und diese meldeten es drinnen im Palaste des Königs. Da erhob sich der König mitten in der Nacht und sprach zu seinen Dienern, ich will euch sagen, was die Aramäer gegen uns angestiftet haben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden, da haben sie denn das Lager verlassen, um sich draußen herum zu verstecken, indem sie denken, wenn sie aus der Stadt herauskommen, wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Dienern also, so nehme man doch etliche von den noch übrig gebliebenen Rossen, die hier übrig geblieben sind, es wird ihnen ja doch ergehen, wie der ganzen Menge, die schon dahin ist, und lasst sie uns aussenden und zusehen. Da holten sie zwei Wagen mit Rossen, die sandte der König dem Heere der Aramäer nach mit dem Auftrag, zieht hin und seht zu. Als sie ihnen nun bis an den Jordan nachzogen, fand sich, dass der ganze Weg voller Kleider und Waffen lag, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Da kehrten die Boten um und meldeten das dem Könige. Nun ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, und es galt ein Sifaimil einen Sekel und zwei Sijöst auch einen Sekel, wie Jahwe verheißen hatte. Der König aber hatte den Ritter, auf dessen Arm er sich damals gestützt hatte, zum Aufseher der Tore bestellt. Aber das Volk zertrat ihn im Tore, so dass er starb, nach dem Worte des Mannes Gottes, das er geredet hatte, als der König zu ihm hinabkam. Als nämlich der Mann Gottes zum König also sprach, zwei Siegerste werden morgen um diese Zeit im Tore von Samaria einen Sekel gelten und ein Sifaimil auch einen Sekel, da gab der Ritter dem Manne Gottes zur Antwort, und wenn Jahwe Fenster am Himmel anbrächte, wie könnte dergleichen geschehen? Da erwiderte er, du sollst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts davon genießen. Und so erging es ihm, denn das Volk zertrat ihn im Tore, so dass er starb.